wann du geboren bist. Ich weiß, wie viele Jahre dein Schulabgang her ist. Ich kenn die Namen deiner Kinder und dein Lieblingsverein. Ich weiß, in welchem Freizeitpark du warst und ich weiß, du wohnst in Köln am Rhein, denn an der Ampel steh ich hinter dir und hab dein Auto mitten im Visier, das mich über Details aus deiner Vita informiert, auch wenn's mich überhaupt nicht interessiert. Ich kenne deine Initialen und wann du geboren bist. Ich weiß, wie viele Jahre dein Schulabgang her ist. Ich kenne die Namen deiner Kinder und dein Lieblingsverein. Ich weiß, in welchem Freizeitpark du warst und ich weiß, du wohnst in Köln am Rhein, denn an der Ampel steh ich hinter dir und hab dein Auto mitten im Visier, das mich über Details aus deiner Vita informiert, auch wenn's mich überhaupt nicht interessiert. Als es grün wird, bin ich über dich halbwegs gut informiert, auch wenn's mich überhaupt nicht interessiert.